ans Grat, heute schon in der Früh, ich muss raus, es lass mir keine Ruhe. Ab am Teich, ich hab Kisten mit Sammelmail, hab ich schon geschickt. SMS angesendet, Anruf tätigt, angescheit, der kommt mal schon bestätigt. Hüsen auf, fürs jetzt Wasser, gescheit, einen schönen Applausen lass mir. Mucke rennt, Leute springen nochmal dumm, das ist heute, macht das Hund. Finster wird's doch, es geht weiter, flacken uns zum Lagerfeuer. Packen unsere Würstel aus, Senf von Ketchup, was du brauchst. Party geht bis ins Flur weiter, machen das noch öfters heuer. Einer spritzt du alles gehen, Bikini, Badehosen, Sommer, Lux-Teil, wie sie den Menschen ummacht und freien. Heute ist live und heute ist schön, ich merk's echt nicht, wie die Zeit vergeht. Sitz in der Wiesn, lass was gut gehen, eigentlich mag ich heute noch fortgehen. Plötzlich ruft der Lese, ja, will wissen, wo ich bin. Er fragt, ob ich zum Teich mit meinem Volvo Kim, mal so geschwind. Badehosen anziehen, so ein Brünn auf, eine Sorte der Zündung auf. Ja, bist du deppert, der tanzend Leid. Ja, jedes Lied zieht einen fetten Smiley. Verliebt in die Hits wie ein Jackie D. Riley. Eines Gewässer mit voller Freiheit. Da findest du die Swings und allerlei. Yeah. Schön in der Sonne, nix tun und leben. Was ist, kannst du ab einer Spritztour alles gehen. Bikini, Badehosen, Sommer, Lux-Teil. Wie sie den Menschen ummacht und freien. Schön in der Sonne, nix dorn und lehm. Was ist, kannst du arbeiten, dann spritzt du alles gehen. Bikini, Badehosen, Summer, Lux-Teil. Wir sind die Menschen, ummacht und fein. Schön in der Sonne,